Fünftens, Sinnesorgane. Die Sinnesorgane sind die Pforten der Wahrnehmung. Durch die Sinnesorgane sind wir mit der Außenwelt verknüpft. Sie sind die Fenster in unserer Seele, durch die wir hindurchschauen, um letztlich uns selbst zu sehen. Denn diese Außenwelt, die wir mit unseren Sinnen erfahren und an deren unumstößliche Realität wir so fest glauben, gibt es in Wirklichkeit nicht. Versuchen wir, diese ungeheuerliche Behauptung schrittweise abzuleiten. Wie funktioniert unsere Wahrnehmung? Jeder Akt der sinnlichen Wahrnehmung lässt sich reduzieren auf eine Information, die durch Veränderung von Teilchenschwingungen zustande kommt. Wir betrachten beispielsweise einen Eisenstab und sehen seine schwarze Farbe, fühlen die Kälte des Metalls, riechen einen typischen Geruch, spüren seine Härte. Nun erhitzen wir mit einem Bunsenbrenner den Eisenstab. Dabei sehen wir, wie er seine Farbe ändert und rot zu glühen beginnt, spüren die Hitze, die von ihm ausgeht, können seine neue Beweglichkeit prüfen und sehen. Was ist geschehen? Wir haben dem Eisenstab lediglich Energie zugeführt, was eine Erhöhung der Geschwindigkeit der Teilchen zur Folge hatte. Diese höhere Teilchengeschwindigkeit hat zu veränderten Wahrnehmungen geführt, die wir mit rot, heiß, biegsam und so weiter umschreiben. Wir sehen an diesem Beispiel deutlich, dass unsere gesamte Wahrnehmung auf der Schwingung von Teilchen und deren Frequenzveränderung beruht. Teilchen gelangen an spezifische Rezeptoren unserer Wahrnehmungsorgane und erregen dort einen Reiz, der mittels chemoelektrischer Impulse über das Nervensystem zu unserem Hirn geleitet wird und dort nun ein komplexes Bild auslöst, das wir rot, heiß, duftend und so weiter nennen. Teilchen kommen herein, komplexe Wahrnehmungsmuster heraus. Dazwischen liegt die Verarbeitung. Wir glauben, dass die komplexen Bilder, die unser Bewusstsein aus den Teilcheninformationen erarbeitet, außerhalb von uns tatsächlich existent sind. Hierin liegt unser Irrtum. Draußen gibt es nur Teilchen. Doch gerade sie haben wir noch niemals wahrgenommen. Zwar beruht unsere Wahrnehmung auf Teilchen, aber wir können die Teilchen nicht wahrnehmen. Wir sind in Wirklichkeit nur von unseren subjektiven Bildern umgeben. Zwar meinen wir, dass andere Menschen das Gleiche wahrnehmen, falls sie die gleichen Worte für die Wahrnehmung verwenden wie wir, und doch können zwei Menschen niemals feststellen, ob sie das Gleiche sehen, wenn sie von Grün sprechen. Wir sind immer ganz allein im Kreise unserer eigenen Bilder. Doch wir unternehmen viele Anstrengungen, dieser Wahrheit nicht zu begegnen. Die Bilder wirken ebenso echt. Genauso echt wie im Traum, allerdings nur, solange man träumt. Eines Tages wacht man aus dem Traum auf, den wir tagsüber träumen, um zu staunen, wie sich unsere für wirklich gehaltene Welt ins Nichts auflöst. Maya, Illusion, ein Schleier nur, der uns den Blick auf die eigentliche Wirklichkeit verhängt. Wer unserer Argumentation folgte, mag einwenden, dass zwar die Umwelt nicht in der äußeren Form existiere, wie wir sie wahrnehmen, dass aber dennoch eine Außenwelt als solche existiere, eben aus Teilchen bestehend. Doch auch das trügt. Denn auf der Ebene der Teilchen lässt sich die Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich, zwischen Innen und Außen nicht mehr finden. Einem Teilchen sieht man nicht mehr an, ob es noch zu mir oder schon zur Umwelt gehört. Hier gibt es keine Grenze. Hier ist alles eins. Genau das meint ja die alte esoterische Lehre, Mikrokosmos ist gleich Makrokosmos. Dieses ist gleich gilt hier mit mathematischer Genauigkeit. Das Ich, Ego, ist die Illusion, die als künstliche Grenze nur im Bewusstsein existiert, so lange, bis der Mensch lernt, dieses Ich zu opfern, um zu seiner Überraschung zu erfahren, dass das gefürchtete Alleinsein in Wirklichkeit ein All-Eins-Sein ist. Doch der Weg zu dieser Einheit, der Einweihungsweg, ist lang und beschwerlich. Erst einmal sind wir durch unsere fünf Sinne an diese scheinbare Welt der Materie gebunden. Wie Jesus mit fünf Wunden an das Kreuz der materiellen Welt genagelt war. Dieses Kreuz kann nur dadurch überwunden werden, dass man es auf sich nimmt und es zum Vehikel der Wiedergeburt im Geiste macht. Wir sagten am Anfang dieses Kapitels, dass die Sinnesorgane die Fenster unserer Seele sind, durch die wir uns selbst betrachten. Das, was wir Umwelt oder Außenwelt nennen, sind Spiegelungen unserer Seele. Ein Spiegel ermöglicht es uns, uns selbst anzusehen und besser zu erkennen, denn er zeigt auch die Bereiche von uns, die wir ohne den Umweg der Spiegelung gar nicht sehen könnten. So ist unsere Umwelt das grandioseste Hilfsmittel auf dem Wege der Selbsterkenntnis. Da der Blick in diesen Spiegel nicht immer sehr erfreulich ist, denn auch unser Schatten wird in ihm sichtbar, ist uns sehr daran gelegen, das Außen von uns abzutrennen und zu betonen, dass wir in diesem Falle bestimmt nichts damit zu tun haben. Allein darin liegt unsere Gefahr. Wir projizieren unser So-Sein nach außen und glauben dann an die Eigenständigkeit unserer Projektion. Dann versäumen wir, die Projektion zurückzunehmen. So beginnt das Zeitalter der Sozialarbeit, in dem jeder dem anderen hilft und keiner sich selbst. Wir brauchen für unseren Weg der Bewusstwerdung die Spiegelung über das Außen. Doch dürfen wir nicht versäumen, die Projektionen wieder in uns zurückzunehmen, wollen wir heil werden. Die jüdische Mythologie erzählt uns diesen Zusammenhang im Bilde der Erschaffung des Weibes. Dem vollkommenen, androgynen Menschen Adam wird eine Seite weggenommen. Luther übersetzt es als Rippe. Und diese Seite wird zu etwas formal Eigenständigem gestaltet. Damit fehlt Adam die eine Hälfte, die er in der Projektion als Gegenüber findet. Er ist unheil geworden und kann nur dadurch wieder heil werden, dass er sich mit dem vereinigt, was ihm fehlt. Doch kann dies nur über den Umweg des Außen geschehen. Versäumt jedoch der Mensch das, was er außen wahrnimmt, auf seinem Lebensweg schrittweise wieder zu integrieren, indem er der verlockenden Illusion nachgibt, zu glauben, das Außen habe mit ihm nichts zu tun, dann beginnt das Schicksal, die Wahrnehmung allmählich zu behindern. Wahrnehmung heißt wörtlich, die Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Dies kann nur dadurch geschehen, dass man in allem, was man wahrnimmt, sich selbst erkennt. Vergisst der Mensch das, werden die Fenster unserer Seele, die Sinnesorgane, langsam trüb und undurchsichtig und zwingen so den Menschen endgültig seine Wahrnehmung nach innen zu richten. In dem Maße, wie die Sinnesorgane nicht mehr richtig funktionieren, lernt der Mensch nach innen zu schauen, nach innen zu lauschen, in sich hineinzuhören. Der Mensch wird gezwungen, sich auf sich selbst zurückzubesinnen. Es gibt Meditationstechniken, mit denen diese Rückbesinnung freiwillig geschieht. Der Meditierende verschließt mit den Fingern beider Hände seine Sinnespforten, die Ohren, die Augen und den Mund, und meditiert auf die entsprechenden inneren Sinneswahrnehmungen, die bei einiger Übung sich als Geschmack, Farbe und Ton manifestieren.